Meditationen für den 3. Januar aus 24 Stunden am Tag für jedermann. Meditation für den Tag. Ich will ein neuer Mensch und auf vielerlei Art verändert werden. Dazu brauche ich eine höhere Macht, die mir hilft. Ihr Geist wird durch mich hindurchströmen und dadurch die ganze bittere Vergangenheit wegschwemmen. Ich will mir ein Herz fassen. Der Weg wird sich für mich auftun. Jeder Tag wird etwas Gutes entfalten, solange ich versuche, auf eine Weise zu leben, wie ich glaube, dass meine höhere Macht es von mir erwartet. Gebet für den Tag. Ich bete, dass ich ebenso belehrt werden möge, wie man ein Kind belehrt. Ich bitte, dass ich Gottes Pläne nicht in Frage stelle, sondern sie freudig annehme. Jeder Morgen bringt neue Hoffnung. Meditationen für jeden Tag. Tugend kann niemals in Form blinder Leidenschaft auftreten, auch nicht als Akt der Verteidigung oder des Angriffs. Und selbst dann nicht, wenn sie sich ausdrücklich gegen das Böse wendet. Benedetto Croce. Vorsätzliche Blindheit kann niemals gut sein. Sich der inneren Wahrheit verschließen bedeutet, einen Teil des Lebens auszuklammern. Wer etwas blindlings tut, läuft Gefahr, unwissentlich Schaden zuzufügen. Es fällt niemandem leicht, eine impulsive Handlung zu vermeiden, wenn ein starkes Gefühl, eine Leidenschaft ihn im Griff hat. Wer sich dem bloßen Impuls hingibt, ohne sich Zeit für einen klärenden Blick zu lassen, wird anfällig für Schuld- und Reuegefühle. Wir brauchen nicht alles zu wissen, bevor wir handeln. Uns selbst müssen wir kennen. Blinde Leidenschaft verhindert den durchdringenden Blick auf uns selbst. Leidenschaft vermag den Menschen zwar zu höchster Selbstlosigkeit zu führen, jedoch niemals zu großer Klarheit. Und nur eine freie Seele ist zu gutem Handeln fähig. Ich kann mich auf mich verlassen, wenn ich blinder Leidenschaft misstraue und auf Klarheit warte, bevor ich handle. Jeder Tag ein neuer Anfang. Tägliche Meditationen für Frauen. Wie ein alter Goldwäscher musst du dich damit begnügen, eine Menge Sand zu schürfen, aus dem du später geduldig ein paar winzige Goldstückchen heraussieben wirst. Dorothy Bryant. Manchmal fühlen wir uns wie im Sand vergraben, blockiert, gestaut, unfähig, einen Schritt zu tun. Dann müssen wir daran denken, dass wir nicht allein sind. Hilfe ist da, wenn wir sie nur beanspruchen. Wenn wir ernsthaft nach unserer inneren Kraft suchen, kann diese Quelle unserer spirituellen Stärke uns helfen zu glauben, dass in allem Sand, der uns umgibt, ein Körnchen Gold verborgen ist. ja, dass sogar der Sand selbst sinnvoll ist. Niemand und nichts ist immer nur gut. Erinnern wir uns daran, dass wir uns selbst im Wege stehen, wenn wir immer nur Gold erwarten. Wir sollten unser Leben realistisch betrachten. Die Einfachheit des Lebens lässt uns das Gold doppelt schätzen, wenn es plötzlich auftaucht. Heute will ich versuchen, in allem Sand etwas Gold zu finden. Licht in der Nacht, ein Buch zur nächtlichen Meditation. Ein seltsames Gefühl, eine Art undefinierbarer Traurigkeit, die mich jeden Nachmittag befällt, wenn der Tag zur Neige geht und nichts als die hereinbrechende Dunkelheit vor mir liegt. Robert M. Pirsig. Wie jeder Tag ein neuer Anfang ist, so ist auch jede Nacht ein Neubeginn. Jede Nacht kann eine Chance sein, neue Kräfte zu schöpfen, die Batterie in uns wieder aufzuladen, die wir tagsüber verbraucht haben. Jede Nacht kann eine Herausforderung sein, unseren Zielen näher zu kommen, zu wachsen und positive Gedanken zu entwickeln. Anstatt über die vergangenen Tagesereignisse nachzugrübeln, sollten wir lieber hoffnungsvoll an das Morgen denken. Wir brauchen keine Angst zu haben vor der Dunkelheit der Nacht, wenn wir uns mit positiven Gedanken auf den neuen Tag einstellen. Auch wenn ein Tag vorüber ist, das Morgen ist gewiss. Wir müssen planen, bestimmte Plätze und Menschen aufsuchen und unsere Pläne verwirklichen. Jeder neue Tag bringt neue Hoffnung, Kraft und Energie, die unser Handeln beflügeln. Jeder Morgen ist ein neuer Anfang für mich. Mit meinem Herzen denken. Tägliche Meditationen für Frauen. Das Glück besteht in einem festen Glauben, einer guten Gesundheit und einem schlechten Gedächtnis. Claire Booth Luce. Ressentiments beeinträchtigen ganz zwangsläufig unser inneres Wachstum. Solange ein heimlicher Groll unseren Blick trübt, werden wir nie das wahre Glück kennenlernen. Warum fällt es uns dann trotzdem so schwer, die kleineren Verletzungen einfach zu vergessen? Uns wurde ja niemals versprochen, dass wir nie mehr Schmerzen zu erleiden hätten. Viele Lektionen, die wir im Leben einfach lernen müssen, werden unserem Ego sogar heftig zusetzen. Aber wir sind erst dann vollkommen glücklich, wenn wir unseren Ärger darüber bewusst loslassen. Das Rezept für das Glücklichsein ist einfach. Wir brauchen weder materiellen Reichtum, noch eine perfekte Arbeit, noch eine außergewöhnliche Zweierbeziehung. Im Grunde ist es möglich, auch mit sehr wenig Geld, ohne Arbeit und ohne wunderbaren Partner Glückszustände zu erleben. Solch freudige Gemütsverfassung ist quasi das Nebenprodukt einer gesunden Einstellung. Diese wiederum zeigt sich darin, dass man die ganz normalen Wirrnisse des Lebens so nimmt, wie sie sind, und ihnen den Glauben an die Gegenwart Gottes beimischt. Das hat zur Folge, dass man Gottes Ratschluss akzeptiert und zu der Überzeugung gelangt, dass trotz widriger Umstände alles zum Besten bestellt ist. Für meine Einstellung bin ich selbst verantwortlich. Ganz unabhängig davon, wie sich die Leute in meiner Umgebung verhalten, ich kann mich für mein Glück entscheiden. Nimm dir Zeit für dich selbst, tägliche Meditationen für Frauen, die zu viel arbeiten, Entschuldigungen, Wahlmöglichkeiten. So wurde mir schon in frühem Alter die Tatsache bewusst, dass Arbeit das Wichtigste war und als Rechtfertigung für ein recht unmenschliches Verhalten diente. Die Arbeit hatte Vorrang vor allen anderen Dingen in Haushalt und Familie. Vergnügen konnten wir uns erst, wenn die Arbeit getan war. Und sie nahm kein Ende. Wir konnten uns erst entspannen und uns um die eigenen Bedürfnisse kümmern, wenn die Hausarbeit erledigt und die Wohnung aufgeräumt war. Und als das endlich vollbracht war, fühlten wir uns viel zu müde für irgendetwas anderes. Sauberkeit ging immer über alles und war fast gleichbedeutend mit Frömmigkeit, und diese schien oft unerreichbar. Die Arbeit war stets mit den Erfordernissen des Lebens verbunden, damit, dass man seinen Weg macht und es zu etwas bringt. Diese Ideale rechtfertigten alles. Selbst ein grausames und unmenschliches Verhalten gegenüber der Familie. Wir haben unsere Lektionen gut gelernt. Jetzt aber haben wir die Möglichkeit, der von Generation zu Generation weitergegebenen Krankheit namens Arbeitssucht ein Ende zu machen. Wir haben die Chance, anders zu sein. Wir haben die Wahl. Ich will heute darauf achten, wie oft ich die Arbeit als Entschuldigung für mein unmenschliches Verhalten benutze. Antworten des Herzens. Lieber Gott, warum bestürme ich den Himmel um Antworten, die ich schon im Herzen trage? Jede Gnade, derer ich bedarf, ist mir bereits zuteil geworden. O, führe mich in mein inneres Jenseits. Makrina Wiederkehr. Es gibt keine Freude ohne Leid. Unsere Gefühle können nicht fein säuberlich abgeteilt und kontrolliert werden. Wenn wir uns über die eigene Gefühlswelt im Klaren sind, geben wir unserem Leben mehr von seiner wahren Fülle. Sehen wir in Farbe, was wir sonst nur in Schwarz-Weiß gesehen haben. Unsere Gefühle sind die Grundlage unserer Wirklichkeit und unserer Handlungen. Wenn ich meine höhere Macht demütig bitte, meine Unzulänglichkeiten von mir zu nehmen, trägt dies zur Gesundung meiner Gefühle bei, weil mir mein Selbstverständnis zurückgegeben wird. Tage der Heilung, Tage der Freude, tägliche Meditationen zur Selbstfindung. Wenn man nur redet, wird der Reis nicht gekocht. Chinesisches Sprichwort. Manche von uns sind ganz verrückt nach Selbsthilfebüchern, nach Kassetten, die sie in die rechte Stimmung versetzen, und nach Seminaren, die der inneren Erweiterung dienen sollen. Wir sind bereit, alles zu kaufen, überall uns anzumelden, egal zu welchem Preis, wenn die Sache nur bahnbrechende neue Einsichten verspricht oder eine narrensichere Methode. Wir wollen uns Erleichterung verschaffen innerhalb eines einzigen Tages und Erlösung finden an einem Wochenende. Und wir wollen, dass der Fachmann, der gerade en vogue ist, das Ganze für uns einrichtet. Natürlich ist es nicht verkehrt, Wunschgedanken nachzuhängen. Aber wenn wir uns selbst etwas vormachen und dementsprechend unser Leben gestalten, ist einiges schiefgegangen. Wir sollten einmal darüber nachdenken. Wenn wahrer Fortschritt käuflich wäre, müssten wir nicht meditieren. Wenn die innere Umwandlung dadurch geschehen würde, dass wir neue Ideen nur sammeln müssten, so wären wir schon längst andere geworden. Es stimmt, Suchen ist etwas Großartiges. Und es ist unabdingbar für unser inneres Wachstum, dass wir uns umsehen nach den Möglichkeiten des Wissens und der Erleuchtung. Aber Veränderung kommt durch das Tun. Alle Programme und Anleitungen zur Steigerung des eigenen Wohlbefindens bewirken gar nichts, solange wir nicht die Grundsätze durch tägliche Übung lebendig werden lassen. Selbst gut klingende Wörter sind nur Wörter. Heute will ich das beste Konzept auswählen und es auch in die Tat umsetzen. Heute will ich weniger reden und mehr tun. Jeder Tag ist ein Geschenk. Tägliche Meditationen für Familien. Die Zeit ist eine Schneiderin, die auf Änderungen spezialisiert ist. Faith Baldwin. Veränderung umgibt uns. Sie liegt auch in uns. Die Bäume im Garten haben sich verändert. Sie sind größer geworden. Im Herbst welken ihre Blätter und fallen ab. Aber auch wir sehen heute kaum noch so aus wie auf den Fotografien unserer Kindheit. Als Babys konnten wir noch nicht gehen, doch mit der Zeit lernten wir laufen, Radfahren, allein ins Kino oder auf eine Party zu gehen. Manche Veränderungen sind uns kaum bewusst. Der Schnee schmilzt, die Vögel ziehen nach Süden, unser Haar wächst täglich ein bisschen. Es gibt aber auch Veränderungen, die uns zutiefst berühren. Ein guter Freund zieht weg. Ein geliebter Verwandter stirbt. Wir wünschen uns, diese Veränderung hätte nicht stattgefunden. Aber dann denken wir daran, dass jede Veränderung ebenso natürlich ist wie Atmen. Wir können sie nicht verhindern, doch wir können darauf vertrauen, dass eine Veränderung nie geschieht, um uns zu verletzen. Sie ist ein Zeichen dafür, dass wir erwachsen werden. Mit welchen Veränderungen muss ich heute rechnen? Melody Beatty, Kraft zum Loslassen. Tägliche Meditationen für die innere Heilung. Sorge tragen für sich selbst. Es gibt kein Handbuch, um Grenzen zu setzen. Jeder von uns ist sein eigener Ratgeber. Wenn wir konstant an unserer inneren Heilung arbeiten, werden unsere Grenzen sich entwickeln. Sie werden gesund und feinfühlig sein. Unser Selbst wird uns zu verstehen geben, was wir wissen müssen. Und unsere Eigenliebe wird stark genug sein, damit wir auf die innere Stimme hören. Aus unabhängig sein. Was müssen wir tun, um sorgsam mit uns selbst umzugehen? Hören Sie auf Ihre innere Stimme. Was bringt Sie in Wut? Was haben Sie satt? Was macht Sie argwöhnisch? Was empfinden Sie als falsch? Was können Sie nicht ausstehen? Wodurch fühlen Sie sich unwohl? Was wünschen Sie? Was brauchen Sie? Was wünschen und brauchen Sie nicht? Was haben Sie gern? Wobei fühlen Sie sich wohl? Im Heilungsprozess lernen wir, dass wir durch den sorgsamen Umgang mit uns selbst hineingeführt werden zu Gottes Willen und dem Plan, den er für unser Leben entworfen hat. Diese Fürsorge für uns selbst entfernt uns nicht von unserem höchsten Gut. Sie bringt uns ihm näher. Lernen Sie, auf Ihre innere Stimme zu hören. Wir können Vertrauen zu uns haben. Wir können auf uns selbst achten. Wir sind klüger, als wir glauben. Unser Ratgeber ist in uns, allgegenwärtig. Vertrauen Sie diesem Ratgeber und behandeln Sie ihn pfleglich. Heute will ich mir versichern, dass ich ein Geschenk für mich und für das Universum bin. Ich werde daran denken, dass der pflegliche Umgang mit mir selbst diesem Geschenk höchsten Ausdruck verleiht. Melody Beattie, Kraft zur Selbstfindung. Tägliche Meditationen für den Weg zu sich selbst. Vertrauen Sie Ihrem Gefühl. Zu lange schon haben Sie sich auf Ihren Verstand verlassen. Nun ist es an der Zeit, sich innerlich umzustellen und den großen Schritt in Richtung Gefühl zu tun. Erkennen Sie allmählich, wie das rein rationale Denken Sie behindert? Wie viel Unruhe es erzeugt? Das Gerede, die begrenzte Perspektive, die Angst. Wird Ihnen immer deutlicher bewusst, wie sehr jene früheren Stützen, der Intellekt, die kritischen Beurteilungen und manchmal auch die Logik, Ihr Leben verkompliziert haben? Der Kopf sieht nicht klar und oft mangelt es ihm an Liebe. Er neigt dazu, die Welt mit den Augen der Angst wahrzunehmen. Das Herz dagegen erkennt deutlich, was vorgeht. Es bringt Gedanke und Gefühl miteinander in Einklang. Es orientiert sich am Wirklichen, deutet es und entwickelt daraus das Wahre, dann auch die richtige Handlungsweise. Es zieht alles in Betracht, was getan werden muss, und gibt die Richtung vor, einen Weg, wie man dieses Ziel erreicht. Ja, sagen Sie vielleicht, aber mein Kopf kann das auch. Und dabei brauche ich überhaupt keine Gefühle. Doch Ihr Herz kann es wirklich besser, denn es geht mit der Kraft der Liebe an die Sache heran. Lernen Sie, auf Ihre innere Stimme zu hören. Achten Sie darauf, was Ihr Gefühl sagt. Es verbindet Sie mit Gott, mit den Menschen, mit dem Weltall und Ihrem eigenen Wesen. Karen Casey, Weisheit für jeden Tag. Tägliche Meditationen für ein Leben in Harmonie. Leben und leben lassen ist ein guter Rat. Je wohler wir uns bei dem Gedanken fühlen, dass jeder von uns seinen ganz eigenen Weg zu gehen und dass jedes Leben einen besonderen Zweck zu erfüllen hat, desto leichter fällt es uns, andere ihr eigenes Leben leben zu lassen. Wenn Familienmitglieder mit Alkohol oder anderen Drogen Probleme haben, ist es schrecklich schwer, ihnen ihren eigenen Weg zuzugestehen. Da wir sie lieben, fühlen wir uns gezwungen, ihnen zu helfen, damit sie wieder nüchtern und clean werden. Im Grunde jedoch können wir nicht mehr für sie tun, als für ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen zu beten. Ihre Heilung hängt ausschließlich von ihnen selbst und ihrer höheren Macht ab. Für einige von uns ist es gleichsam ein Sprung in den Glauben, darauf zu vertrauen, dass tatsächlich ein göttlicher Plan existiert, an dem wir alle teilhaben. Möglicherweise müssen wir nicht einmal glauben, aber wir werden feststellen, dass die Stunden jedes Tages ruhiger und angenehmer verlaufen, wenn wir akzeptieren, dass eine höhere Macht über uns wacht. Eine unserer Lektionen lautet: Wir müssen andere Menschen leben und ihre eigenen Lektionen lernen lassen. Je öfter uns das gelingt, desto friedlicher sind wir. Ich habe genug damit zu tun, heute einfach mein Leben zu leben. Ich kann andere tun lassen, was sie tun müssen. Karen Casey, wirklich leben lernen. Meditationen für jeden Tag. Am meisten schätze ich es, dass ich keine Verantwortung mehr trage. Ich hatte nie genug Zeit. Ruth Casey. Die meisten von uns werden Ruths Klage über die Vergangenheit zustimmen. Ob wegen unserer Arbeit, wegen der Kinder oder anderer Familienmitglieder, die von uns abhängig waren. Nur selten hatten wir genügend Zeit, den Bedürfnissen all der uns nahestehenden Menschen, geschweige denn den eigenen Wünschen, gerecht zu werden. Natürlich mussten wir gerade unsere Bedürfnisse häufig hintanstellen. Jetzt aber können wir uns ihnen ganz widmen. Doch wissen wir überhaupt, wie das geht? Es bedarf einiger Übung, die Aufmerksamkeit allein auf die eigene Person zu richten, nicht wahr? Aufgrund unserer Erziehung fällt das Frauen sicher noch schwerer als Männern. Frauen wurde beigebracht, fürsorglich zu sein. Diese Rolle, durch die sich viele von uns definiert haben, geben wir nicht so ohne weiteres auf. Aus ihr haben wir unsere Glücksgefühle bezogen. Sich an die Vorstellung zu gewöhnen, dass wir für die anderen nichts mehr tun müssen, was uns widerstrebt, kann als die nächste Phase unserer Entwicklung angesehen werden. Das könnte einige Anstrengungen erfordern. Den meisten von uns ist die Fürsorglichkeit so in Fleisch und Blut übergegangen, dass es ihnen respekt- und verantwortungslos erscheint, sich jemandem zu versagen. Aber wir wollen bereit sein zu untersuchen, was alles wir sonst noch unternehmen können, außer uns um andere zu kümmern. Ich kann den heutigen Tag ausschließlich mit Beschäftigungen verbringen, die ich mir selbst aussuche. Dafür will ich dankbar sein. Ich habe mir diese Freiheit verdient. Karen Casey, eine Welt voller Wunder. tägliche Meditationen für ein Leben in Harmonie. Verletzungen. Wunder geschehen durch eine Veränderung unseres Blickwinkels. Jede Reaktion ist entweder ein Ausdruck von Liebe oder ein Ruf nach Hilfe und Heilung. Indem wir uns das immer wieder vergegenwärtigen, erscheint uns so manches einfacher. Noch der schwierigste Umstand enthält eine viel leichtere Lektion, als wir dachten, wenn wir ihm mit einer liebevollen und versöhnlichen Einstellung begegnen. Aber was ist mit der körperlichen oder seelischen Misshandlung, die wir durch unsere Eltern oder Ehepartner erlitten haben? Können diese Erfahrungen vergessen, vergeben oder wegdiskutiert werden? Ein Kurs in Wundern lehrt uns, dass eine unschöne Geste im Grunde ein Ruf nach Hilfe und Heilung ist. Ungeachtet ihrer schlimmen Auswirkungen enthält jede Kränkung eine Bitte um Hilfe, die aus einer latenten Angst resultiert. Diese Wahrheit zu akzeptieren, fällt uns zunächst schwer. Nach und nach gelingt es uns vielleicht in der einen oder anderen Situation. Wir können zum Beispiel über die Zurückweisung eines Freundes oder die beleidigende Äußerung eines Busfahrers hinwegsehen. Ernstere Sachverhalte aber erfordern unsere Bereitschaft, alle harschen Urteile zu unterlassen und einfach nur zu verzeihen. Mit etwas mehr Übung wird uns dies weniger Mühe bereiten. Ich werde mir jeden Schritt, den ich heute unternehme, sorgfältig überlegen. Ich frage mich, bringe ich damit Liebe zum Ausdruck? Alan Sue Stern. Loslassen und Atem schöpfen. Tägliche Meditationen, die gut tun. Zwei Wahrheiten bewahre in deiner Tasche und nimm jeweils nur die heraus, die du gerade nötig hast. Die eine sei: Um meinetwillen wurde die Welt erschaffen. Die andere sei: Ich bin nichts als Staub und Asche. Chassidische Weisheit. Inneres Gleichgewicht gewinnen wir nur dann, wenn wir selber zugeben, ganz normale Menschen zu sein, uns weder für großartig noch für minderwertig zu halten, uns weder einbilden, für die Behebung aller Übel zuständig zu sein, noch glauben, wir seien unfähig, auch nur irgendetwas richtig zu machen. Es ist eine solche Erleichterung, damit aufzuhören, sich unentbehrlich machen zu wollen. Nicht mehr das Gefühl zu haben, die Welttüre auf sich zu drehen, sobald wir loslassen. Das Universum wird sich weiterentwickeln, auch ohne unser Dazutun. Ich gehöre hierher, zusammen mit allen anderen Lebewesen. Lernen zu stören. Das Leben neu gewinnen. Tägliche Meditationen zur Überwindung von Trennung und Abschiedsschmerz. Ich fürchte mich nicht vor der Dunkelheit draußen. Es ist die Dunkelheit im Inneren eines Hauses, die mir Angst macht. Sheila Delaney. In der ersten Zeit nach meiner Scheidung entwickelte ich die Gewohnheit, sobald ich meine Wohnung betrat, alle Lichter anzumachen. Dann schaltete ich das Fernsehen ein und das Radio. Obwohl ich nun schon seit 2 Jahren geschieden bin, brennen bei mir immer noch zu viele Lampen. Und das Fernsehen hat noch immer eine sehr beruhigende Wirkung, wenn ich nachts nicht einschlafen kann. Doch Schritt für Schritt gewöhnen wir uns daran, allein in der Wohnung zu sein, ohne fernsehsüchtig zu werden, unzählige Telefonate zu führen oder hinter jedem Möbelstück nachzusehen, ob jemand sich dahinter versteckt. Unterdessen sollten Sie all das tun, was Ihnen ein Gefühl der Sicherheit gibt. Eine Nachttischlampe, die Fernbedienung des Fernsehapparates, eine Freundin, die Sie nach Hause begleitet. Das alles sind hervorragende Methoden, um sich selbst das Gefühl zu geben, dass das leere Haus ein sicherer Hafen ist. Ich darf alles tun, was notwendig ist, um mich in meiner Wohnung sicher und geborgen zu fühlen. Maureen Brady. Mitten im Leben. Tägliche Meditationen zur Selbstbestärkung und inneren Erfüllung. Einfluss übt man durch sein Leben aus und durch das, was man ist. Eleanor Roosevelt. In der Mitte unseres Lebens beginnen wir, die Wechselwirkungen zwischen den Menschen zu verstehen. Wir beeinflussen die uns Nahestehenden durch unsere Meinung von ihnen und die Art, wie wir sie behandeln. Wir beeinflussen die Menschen an unserer Arbeitsstelle. Wir beeinflussen unsere Umgebung, von der kleinen Gemeinschaft unserer eigenen Welt bis zur großen der Erde, durch unser Verhalten und unsere Einstellung bei allem, was wir tun. Wenn wir eine Midlife-Crisis durchleben, besteht die Gefahr, dass wir nicht mehr würdigen, was wir sind. Nehmen wir uns nicht mehr ernst? Handeln wir so, als wären wir unsichtbar, als zählten wir nicht mehr? Unabhängig von irgendwelchen Gefühlen des Verlusts. Jetzt ist die Zeit, uns selbst zu entdecken und nach Kräften zu fördern. Jetzt ist die Zeit, die Dinge in uns zu aktivieren, die wir bisher vernachlässigt haben. Jetzt ist die Zeit der Erkenntnis, dass wir Bürgerinnen dieser Welt sind und unseren Wünschen entsprechend auf sie einwirken können. Heute anerkenne und respektiere ich meinen Einfluss auf mich und andere. M. Boyd. Mit den Jahren wachsen. Tägliche Meditationen, die durch das Auf und Ab des Lebens begleiten. Immer hatte ich Freunde, die sehr viel jünger waren als ich. Nun bin ich über 70 und meine 20- bis 30-jährigen Freunde scheinen meine Geschichten zu mögen. Sie gehen mit mir aus und verwöhnen mich. Manchmal frage ich mich allerdings auch, ob sie nicht einfach nur mein Haus erben möchten. Freundschaften zwischen Menschen unterschiedlicher ethnischer Abstammung, Kulturkreise, Geschlechter oder Altersgruppen gehören zum natürlichsten von der Welt. Sie sind Anlass zur Freude und zum Feiern, denn sie beweisen, dass allein das menschliche Verständnis zählt. Dennoch sind viele von uns schon mit Vorurteilen der einen oder anderen Art konfrontiert worden. Ebenso mit jener ablehnenden Haltung gegenüber Menschen, die anders sind als wir. Wie oft wurde uns eingetrichtert, wir müssten sie fürchten, ihnen misstrauen. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass das Einzige, was wir fürchten müssen, die Furcht selbst ist. Wenn wir dies einmal verinnerlicht haben, werden wir in anderen Menschen Freunde und nicht Feinde sehen, vertrauensvoll auf sie zugehen und alle Vorbehalte, die unsere Furcht nähren, aufgeben. Ich möchte die Menschen nehmen, wie sie sind, und ihnen Vertrauen entgegenbringen. Ich weiß um das Geschenk einer Freundschaft und werde es nicht verspielen. Caroline Adams Miller. Ich lebe gerne. Tägliche Meditationen der Zuversicht und inneren Stärkung. Ganzheit beruht meiner Meinung nach darauf, dass wir unser Leben tagsüber bewusst leben und nachts unser Innenleben oder Unterbewusstsein erforschen. Marjorie Kyler. Die Lösung vieler Probleme ist in unseren Träumen enthalten. Wir müssen nur lernen, sie richtig zu deuten. Eine erfolgreiche Methode dafür ist, vor dem Einschlafen das Unterbewusstsein um Antworten auf die Probleme zu bitten und dann nach dem Erwachen die Träume aufzuschreiben. Erfahrungsgemäß fühlen sich viele Menschen wesentlich ausgeglichener und weniger überfordert, wenn sie ihren nächtlichen Visionen genügend Beachtung schenken. Versuchen Sie vor dem Einschlafen an das zu denken, was Sie am Tag besonders bedrückt hat. Kaufen Sie sich ein Buch über Traumdeutung als Hilfe beim Ergründen ihres Unterbewusstseins. Sobald sie die Antworten entziffern können, die ihre Träume verraten, werden sie möglicherweise ihre Schwierigkeiten besser bewältigen. Ich werde mein Unterbewusstsein nutzen, um Trost und Lösung für meine Probleme zu finden. Diane Marie Child, mit mir selbst in Harmonie, weibliche Spiritualität für jeden Tag. Man sagt, sie sei verschleiert und geheimnisvoll. Das ist die eine Betrachtungsweise. Die andere ist, dass sie dort ist, wo sie immer war, genau an der richtigen Stelle. Und wir sind es, die ein Rätsel sehen, die verschleiert sind und ohne Gesicht. Judy Gran. Das Geheimnis der Göttin. Das Universum erscheint uns geheimnisvoll, weil wir die Wunder der Schöpfung nicht erkennen können. Die Schöpfung ist voller Schönheit, aber wir sind blind, sind nicht in der Lage, sie zu erkennen und zu enträtseln. Wir müssen großzügig, voller Begeisterung und Tatkraft, geduldig, gütig und mitfühlend sein, und wir müssen uns besinnen und meditieren, um wirklich voranzuschreiten. Nur wenn wir uns der Schleier der Angst, des Zorns, des Schmerzes und der Zweifel entledigen, wird uns die Göttin ihr Gesicht zeigen und wir werden ihr Geheimnis erfahren. Ich befreie mich von Angst, Zweifel, Schmerz und Zorn, um das Geheimnis der Schöpfung klar und deutlich erkennen zu können. H.P. Blavatsky, Juwelen des Ostens, Meditationen für jeden Tag. Wer alles Verlangen abwirft, indem er frei von Selbstsucht lebt, erlangt Seligkeit. Yoshi, 365 Zen-Tänzen, Meta-Meditationen für ein Jahr ohne Stress. Man muss das Leben filmen, wie und wo immer man es genießt. Federico Fellini. Ganz gleich, ob in einer Stadt mit Frauen oder an einem Tag mit 8,5 Stunden. Das Genießen, egal in welcher Form, ist immer auch die Ruhe selbst. Beobachten Sie mal Japaner auf ihrem Trip Europa in 24 Stunden. Trotz scheinbarer Hektik strahlen ihre Gesichter innere Ruhe aus. So ist es im Land der aufgehenden Sonne. Mann und Frau lassen ein Ereignis nach dem anderen hinter sich. Eine schöne Idee und letztendlich der Beweis dafür, dass vieles von vermeintlicher Bedeutung eigentlich mehr als unwichtig ist. Gesehen, geschehen und schon vorüber. Nur innere Flug- und Filmtage und innere Fotoalben kann uns keiner nehmen. Das, was bleibt, sind unsere Träume. Tagträume und auch Albträume. Hauptsache, wir haben noch Träume. Das Leben ist die Leinwand für das Kino im Kopf. Szenario. Legen Sie einen neuen Film ein. 24 kleine Zettel, die Sie heute im Verlauf des Tages oder der Woche immer dann mit einem Stichwort beschriften, wenn Sie etwas für erinnerungswert halten. Legen Sie die Zettel an einen sicheren Ort und treffen Sie die 24 Bilder wieder. Irgendwann, irgendwo. Sie werden sehen, ein besseres Fotoalbum gibt es nicht. Frère Roger, taisez. In allem ein innerer Friede. Ein Jahresbegleitbuch. Jesus, Licht unserer Herzen, seit deiner Auferstehung kommst du immer zu uns. Wo wir auch sind, stets erwartest du uns. Und du sagst, kommt alle zu mir, die ihr euch mit schweren Lasten plagt, und ihr werdet zur Ruhe kommen. Omran Michail Ivanov. Gedanken für den Tag. Auch wenn sie erwachsen geworden sind, bleiben die meisten Menschen noch wie Kinder. Um ihre Aufmerksamkeit wach zu halten, brauchen sie immer etwas Neues. Diese Schwäche beobachtet man auch bei den Spiritualisten. Selbst wenn die Unterweisungen, die sie erhalten, eine solche Fülle an Wahrheiten bringen, dass ihnen die Zeit fehlt, sie geistig zu verarbeiten, erwarten sie immer noch neue Dinge. Was aber tun sie mit dem, was sie bereits erhalten haben? Und ihr, habt ihr nicht vielleicht den gleichen Fehler? Ihr begnügt euch damit, Notizen zu machen, die ihr dann irgendwo ablegt. Entschließt euch endlich, diese Wahrheiten in die Praxis umzusetzen. Sonst verbringt ihr euer Leben damit, auf Neuheiten zu warten und kommt niemals weiter. Im spirituellen Leben muss man unaufhörlich an denselben Wahrheiten arbeiten. Das Neue liegt in dem, was man entdeckt, wenn man jeden Tag die gleichen Wahrheiten vertieft. Eileen Caddy, Findhorn. Herzenstüren öffnen. Wann immer du liebst, liebe aus ganzem Herzen und habe niemals Angst, deine Liebe zu zeigen. Lass deine Liebe wie ein offenes Buch sein, in dem alle Seelen lesen können. Sie ist die wunderbarste Sache der Welt. Lass deshalb diese göttliche Liebe frei in dir fließen. Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nur das Allerbeste im geliebten Menschen und so bringt sie das Allerbeste hervor. Sei nicht wählerisch, wenn es um die Liebe geht. Halte einfach dein Herz offen und lass die Liebe in gleichem Maße zu allen Seelen fließen. Dies tun heißt, mit meiner göttlichen Liebe zu lieben. Sie ist wie die Sonne und scheint gleichermaßen auf alle. Die Liebe sollte nie wie ein Wasserhahn an- und abgedreht werden. Die Liebe schließt nie aus. Sie ist nie besitzergreifend. Je bereitwilliger du sie teilst, desto größer wird sie. Halte sie fest und du wirst sie verlieren. Lass sie los und sie kehrt tausendfach zu dir zurück und wird eine Freude und ein Segen sein für alle, die daran teilhaben. Rhonda Byrne, The Secret, das Praxisbuch für jeden Tag. Welche Gefühle auch immer sie haben mögen, sie üben eine Anziehung auf ihr Morgen aus. Sorge zieht mehr Sorge an. Angst zieht mehr Angst an. Unglück zieht mehr Unglück an. Unzufriedenheit zieht mehr Unzufriedenheit an. Und Freude zieht mehr Freude an. Glück zieht mehr Glück an. Frieden zieht mehr Frieden an. Dankbarkeit zieht mehr Dankbarkeit an. Freundlichkeit zieht mehr Freundlichkeit an. Liebe zieht mehr Liebe an. Ihre Aufgabe ist es, sich um ihr Innenleben zu kümmern. Um die Welt zu verändern, müssen sie nur ihr Empfinden verändern. Ist das nicht kinderleicht? Chiara Lubich, die große Sehnsucht unserer Zeit. Jahreslesebuch. Gott ist kein ferner, unbeweglicher und den Menschen unzugänglicher Gott. Er ist die Liebe und kommt jedem Menschen auf tausend Weisen entgegen. Schauen wir uns einmal um. Und betrachten wir, zu welchen Verrücktheiten der Liebe sich Gott aus Liebe zu uns hat hinreißen lassen. Sehen wir, ob es in der Welt Spuren seiner Liebe, Zeichen seiner Gegenwart gibt, um uns seiner Liebe auszusetzen, uns von seiner Weisheit erleuchten und von seinem Geist entzünden zu lassen. Wenn wir das tun, wird Gott immer mehr in uns leben. Er wird uns so sehr durchdringen, dass sein Leben in uns auch andere Menschen erfasst. Sri Chinmoy, Herzblüten, Texte, Aphorismen, Gedichte, Inspirationen für jeden Tag. Keine Strebsamkeit, keine Verwirklichung. Gewisse Menschen stehen unter dem Eindruck, Begehren und Streben seien dasselbe. Unglücklicherweise oder glücklicherweise stimmt das nicht? Es sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Begierde will die Welt binden und verschlingen. Strebsamkeit will die Welt befreien und nähren. Begierde ist die ausströmende Energie. Strebsamkeit ist das einströmende Licht. Begierde sagt zum Menschen: Besitze alles und du wirst glücklich sein. Armer Mensch, sobald er auch nur etwas besitzen möchte, sieht er, dass er bereits gnadenlos gefangen ist und vor allem in Gottes Schöpfung besessen wird. Strebsamkeit sagt zum Menschen: Verwirkliche nur eines, und dieses eine ist Gott. Du wirst glücklich sein. Glücklicher und gesegneter Mensch, auf seinem Weg nach oben und nach innen fühlt er erhabenen Frieden in seinem inneren Leben und strahlende Freude in seinem äußeren Leben, schon lange bevor er Gott sieht. Dann fühlt er, dass die Verwirklichung des höchsten Jenseits nicht länger in weiter Ferne bleiben kann. Wenn ich in meinem begehrenden Verstand bin, biete ich meinem höchsten Supreme ein sehr schmerzhaftes Gebet. Wenn ich in meinem strebenden Herzen bin, segnet mich mein geliebter Supreme nicht nur mit einer seelenvollen Meditation, sondern auch mit einer fruchtvollen Erfüllung. Sag, Lebenslust, 365 fantasievolle Ideen für starke, wilde Frauen. Genieße es zu trödeln. Wenn du zu den Faulpelzen gehörst, dann hat deine Faulheit dir wertvolle Dienste erwiesen. Heiße sie also willkommen. Gratuliere dir zu deiner Klugheit. Welche Auswirkungen hat deine Faulheit auf dein Leben? Welche Geschenke macht sie dir? Ich konnte feststellen, dass meine Faulheit eine Art Selbstheilung war. Ich musste mich zuerst um mein angeschlagenes Selbstbewusstsein kümmern, bevor ich aktiv mit meinen Ausweichstrategien arbeiten konnte. Heute bin ich eine Herumtrödlerin auf dem Wege der Besserung. Jetzt verstehe ich meine Trödelei. Ein Bibelwort für jeden Tag. Kain aber ging von dem Angesicht des Herrn hinweg und ließ sich im Land Not östlich von Eden nieder. Rivalitäten zwischen zwei Menschen haben ihre Ursache oft in dem Wunsch, vor einem gemeinsamen Dritten Achtung und Liebe zu finden. Diese Dritten muss es in der Wirklichkeit gar nicht geben. Es genügen Einbildungen, Fantasien, Ängste, um das Empfinden zu haben, zurückgesetzt zu sein in der öffentlichen Anerkennung. Kain vergleicht Gottes Wohlwollen seinem Opfer gegenüber mit jenem, das Abel zuteil wird. Im Vergleich unterliegt er. Kain, der Sohn von Adam und Eva, tötet seinen Bruder Abel, weil er angesichts der größeren Anerkennung, die dessen Opfer bei Gott findet, neidisch ist. Es gibt Situationen, Da scheint ein Konflikt zwischen Rivalisierenden nur gewaltsam gelöst werden zu können. Durch Vernichtung des Rivalen. Ist das wahr? Hätte Kain nicht auf die Stimme Gottes hören können, die ihn vor dem bösen Dämon warnte? Gottes Tun ist einzig darauf gerichtet, die sich abzeichnende Welle der tödlichen Gewalt zum Stillstand zu bringen. Selbst den schuldig gewordenen Kain möchte er nicht den Rachegelüsten der Menschen schutzlos ausgesetzt sehen. Das Zeichen auf seiner Stirn, das Kainsmal, erklärt ihn zu einem Menschen, der auch als Sünder im Blick Gottes bleibt. Niemand darf sich an ihm folgenlos vergehen. Auf seine Weise hat Kain am Ende eine höhere Aufmerksamkeit Gottes erfahren als Abel. Hätte er schon immer darauf vertraut, wäre die Bluttat nicht geschehen. Rivalitäten zwischen Menschen sind eigentlich grundlos, aus dem Blickwinkel Gottes gesehen. Nicht nur diejenigen zwischen Kain und Abel. Jeder Tag ein guter Tag. 365 buddhistische Weisheiten. Ausgewählt von Vimalo Kulbarts. Alle Wesen suchen Glück und sträuben sich vor dem Leiden. Aber außerhalb der Weisheit sehe ich keine Möglichkeit, die wahre Glückseligkeit zu finden. So wie Kranta Vikrami Paripritscha. Elisabeth Constantine, Worte der Liebe und des Lichts, spirituelle Inspiration für jeden Tag des Jahres. Segne deine Nahrung. Du lebst in einer verschmutzten Welt, mein Kind. Dies ist eine Welt, in der nicht nur Berge und Flüsse verunreinigt sind, sondern auch deine Nahrung. Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch und sogar dein Trinkwasser. Die Verunreinigung durch Chemikalien ist allgegenwärtig. Da hat die vitale Lebenskraft, die in deinen Lebensmitteln und in deinem Wasser enthalten ist, keine große Chance, unbeschadet davonzukommen. Aber genau diese Lebenskraft, diese Energie in der Nahrung gibt dir die Vitalität, die du für dein Überleben brauchst. Indem du deine Nahrung segnest, erhöhst du ihre Schwingung und ihr Energieniveau. So kannst du mit Gottes Gnade zugunsten deines eigenen Wohlergehens von der Steigerung der Vitalität profitieren. Tu das mit allem, was du deinem Körper zuführst, und danke Gott und Mutter Erde dafür, dass sie dich erhalten, geistig, körperlich und seelisch. Meditation. Wenn das Essen vor dir steht, visualisierst du silbernes Licht, das durch den obersten Punkt auf deinem Kopf in das Kronenchakra fließt und von dort durch das dritte Auge und das Kehlkopfchakra in das Herzchakra. Von dort fließt es in die Lungen, von den Lungen durch die Arme, in die Handflächen und von da in dein Essen. Erbitte den Segen für das Essen und erlaube dem silbernen Licht, die Nahrung zu durchdringen. Du wirst intuitiv wissen, wann dieser Vorgang abgeschlossen ist. Bedanke dich. Affirmationen. Ich bin dankbar für das, was ich bekommen werde. Ich segne jede Substanz, die ich meinem Körper zuführe. Ich bin, was ich esse. Daher wähle ich meine Nahrung weise aus. Ein Kurs in Wundern, Übungsbuch, Lektion 3. Ich verstehe nichts, was ich in diesem Raum sehe, auf dieser Straße, von diesem Fenster aus, an diesem Ort. Wende diesen Gedanken in der gleichen Weise wie die vorhergehenden an, ohne irgendwelche Unterschiede zu machen. Das heißt, sieh dich langsam um und übe dich daran, diesen Gedanken ganz konkret auf alles anzuwenden, was du gerade siehst, und dann auf einen ausgedehnteren Bereich. Was auch immer du siehst, eignet sich, um den Leitgedanken darauf anzuwenden. Achte darauf, dass du nicht in Frage stellst, ob sich etwas für die Anwendung des Leitgedankens eignet. Dies sind keine Übungen im Urteilen. Alles eignet sich, wenn du es siehst. Einige der Dinge, die du siehst, mögen eine gefühlsbeladene Bedeutung für dich haben. Versuche, solche Gefühle wegzulegen. Und verwende diese Dinge einfach genauso, wie du alles andere auch verwenden würdest. Das Entscheidende an diesen Übungen ist, dass sie dir helfen, deinen Geist von allen vergangenen Assoziationen zu befreien, die Dinge genauso zu sehen, wie sie dir jetzt erscheinen, und zu begreifen, wie wenig du wirklich von ihnen verstehst. Es ist deshalb wesentlich, dass du bei der Auswahl der Dinge, auf die der Leitgedanke für den Tag angewendet werden soll, einen vollkommen offenen, von Urteilen unverstellten Geist bewahrst. Zu diesem Zweck ist ein Ding wie das andere gleich geeignet und deshalb gleich nützlich.